Wort und die Welt beginnt. Und du hältst sie in ihrer Bahn. Was Wirklichkeit ist, wird von dir bestimmt. In deinem Hals bringen den Plan. Danke, mein Gott, dass durch dein Wort, durch deinen Willen alles geheilt werden kann. Hier zwischen meinen Schultern. Du bist die Kraft, die mich erneuert. Du bist das Lebensorgan. Hier zwischen meinen Schultern. Du bist immer noch König der Könige. Du bist nach wie vor mein Friedensfürst. Du bist und du bleibst der Allmächtige, der mich von aller Schuld erlöst. Danke, mein Gott, dass immer noch und immer wieder deine Barmherzigkeit sieht. Hier zwischen meinen Schultern. Hier soll dein Geist weiterhin wohnen. Dies ist dein Herrschaftsgebiet. Hier zwischen meinen Schultern. Mit vielen Wundern hier zwischen meinen Schultern. Oh, du wirst mit vielen Wundern hier zwischen meinen Schultern. Welt beginnt.